WDR 5. Neugier genügt. So, wenn Sie möchten, können wir einmal das ganze Szenario durchgehen, von vorne bis hinten. Und das Szenario ist folgendes, dass wir bei Phoenix Contact eins unserer Produkte, vielleicht eins der wichtigsten, sind Reihenklemmen. Reihenklemmen, die wir auch mittlerweile automatisiert auf Tragschienen aufrasten können, das ist so eins der wichtigsten Elemente, die man im Schaltschrank findet. Olaf Gräser ist Diplom-Informatiker bei der Phoenix Contact GmbH und Co. KG in Blombeck-Ostwestfalen-Lippe. Der 40-Jährige, der mit seiner Familie in Detmold lebt, er hat eine 4-jährige Tochter und einen 6-jährigen Sohn, hat sich eine jugendliche Ausstrahlung bewahrt. Vielleicht auch deswegen, weil er Spaß hat, sich mit Technik zu beschäftigen und so sein Einkommen sichert. Sein bisheriges Berufsleben hat er bei Phoenix verbracht. Nach der Ausbildung zum Kommunikationselektroniker studierte Gräser Informatik an der Universität Bielefeld. Während des Studiums jobbte er als Werkstudent bei Phoenix. Für ihn hat in dem Unternehmen, das mit seinen vielen eingeschossigen Produktionshallen und Grünanlagen, die in den letzten 2 Jahrzehnten in Blomberg gebaut wurden und das wie ein Campus aussieht, die industrielle Revolution des 21. Jahrhunderts schon Einzug gehalten. Diese Montage wird heutzutage eigentlich manuell gemacht, also von Hand. Wir haben das automatisiert. Einfach aus einem ganz einfachen Grund. Das ist eine ganz furchtbare Arbeit, 2 Meter breite Tragschienen von Hand zu bestücken und dann auch noch sicherzustellen, dass die Beschriftung und die Aufbaueinfolge hundertprozentig korrekt ist. Also wir entlasten da die Kollegen eigentlich, die das bisher von Hand gemacht haben und können dadurch ja im Grunde genommen den Output erhöhen. Also mehr Tragschienen mit weniger Stress zu produzieren. Das ist das Ziel. Tatsächlich suche ich gerade eins der Geräte ist nicht gestartet und ich versuche gerade in der Software herauszufinden, welche Komponente ich gerade neu starten muss. Da das nicht so der normale Fall ist, muss ich mich da gerade ein bisschen durchtesten, wer denn dafür zuständig ist. Also welche Softwarekomponente gerade nicht das tut, was sie sollte. Olaf Gräser steht vor einer großen Maschine. Sie heißt im Firmenjargon der Demonstrator und hat die Größe eines Kleinbusses. Die Maschine macht es möglich, das traditionelle Hauptprodukt von Phoenix Contact, Klemmen, nicht mehr nur in Serie herzustellen, sondern auch entsprechend der Sonderwünsche der Kunden. Mit Klemmen, nimmt man es ganz genau, Durchgangsreihenklemmen, werden elektrische Schaltungen gebaut, also elektrische Leitungen in elektrischen Schaltschränken verbunden. Solche Schaltschränke finden sich in Industriefirmen, auf Schiffen, aber auch vermehrt in Haushalten für die automatische Ein- und Ausschaltung der Heizung und des Lichts. Ja, die Maschine ist am Hochfahren. Es dauert alles eine Weile, bis die ganzen IT-Systeme sich miteinander verbunden haben. Industrie 4.0-mäßig ist diese Maschine zellenmäßig aufgebaut. Wir haben 3 verschiedene Zellen, die sich untereinander bekannt machen, die dem Fertigungsleitsystem angemeldet werden, die ihre Fähigkeiten bekannt machen, damit wir dann später auf Basis einer digitalen Produktbeschreibung selbstständig oder vielmehr die Maschine selbstständig entscheiden kann, ob sie einen Artikel fertigen kann oder nicht. Der Gründervater des Unternehmens, Hugo Knümann, hatte bereits 1923 in Essen eine Handelsvertretung für Elektroprodukte und vertrieb Klemmen für elektrische Straßenbahnen. Fast 100 Jahre später rüstet sich Phoenix Contact, ein weltweiter Anbieter von industrieller Verbindungstechnik, Geräteanschlusstechnik, Überspannungsschutz, Signalanpassung und Automatisierungstechnik mit einer Maschine wie dem Demonstrator für das Zeitalter der digitalen Industrieproduktion. Hier kommt jetzt die fertig bestückte Klemmenleiste raus. Die ist aber jetzt an dieser Stelle noch nicht geprüft und auch noch nicht bedruckt. Die ist also noch unbedruckt. Auf einem der Klemmen befindet sich ein RFID-Tag. Das ist quasi ein kleiner Speicherchip, der beschrieben wurde. Und das ist auch so eine Industrie 4.0-Sache. Das Produkt soll selber wissen, wie es gebaut wird. Und genau diesen Bauplan, den schreiben wir auf diesen RFID-Tag. Und jede Zelle kann diesen RFID-Tag jetzt unabhängig einlesen. Arbeits- und Produktionsprozesse ohne Automation und digitaler Welt sind schon heute in der Industrie undenkbar. Aber wir stehen an der Schwelle zu einer neuen industriellen Revolution, sagt der Physiker Henning Kagermann, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, der ersten nationalen Wissenschaftsakademie Deutschlands. Kagermann zählt zu den führenden Vertretern der Vision von Industrie 4.0. Dampfmaschine und Mechanisierung stehen für die Industrie 1.0, Fließband und Elektrifizierung für die Industrie 2.0, Computer und Automatisierung für die Industrie 3.0 und das Internet der Dinge für Industrie 4.0, so Kagermann. Wir wollen individuelle Produkte, also personalisierte Produkte anbieten zu den wirtschaftlichen Bedingungen eines Massenherstellers. Also genauso teuer wie ein Massenprodukt, gleiche Qualität etc. Das erscheint im ersten Augenblick sehr visionär, ist es aber nicht, denn es bringt eigentlich die Dinge zusammen, die man aus der Vergangenheit kennt, die Manufaktur, die für den Einzelnen etwas hergestellt hat, aber sehr teuer, und die Massenproduktion, die wir später gesehen haben, eben durch Henry Ford eingeleitet, durch das Fließband. Der Endpunkt der Industrie 4.0-Vision ist die rundum vernetzte und vollautomatisiert gesteuerte Produktion. Der vielleicht wichtigste Vorläufer für diese Vision waren in Deutschland die computerintegrierten Systeme, im Fachjargon auch CIM, Computer Integrated Manufacturing genannt, in den 1980er Jahren. Gemessen an den damaligen Erwartungen war das allerdings eher ein Fehlschlag. Dies lag vor allem daran, dass bei aller Euphorie für Rationalisierung die arbeitspolitischen Konzepte vernachlässigt wurden, die man in der angestrebten menschenleeren Fabrik nicht mehr zu brauchen glaubte. Ich habe mich mit Günter Schuh, Inhaber des Lehrstuhls für Produktionssystematik an der RWTH Aachen, verabredet. Schuh, Jahrgang 1958, ist auch Geschäftsführer der RWTH Aachen Campus GmbH und damit Gebieter eines Zentrums für Forschungsinstitute und Industrieunternehmen, das seit 2010 auf einer Fläche von 270.000 Quadratmetern erbaut wird. Mit von der Partie sind beim Interview noch ein Forschungsgruppenleiter und ein Assistent seines Lehrstuhls. Schuh, ein großer, drahtiger, schlanker Mann, trägt einen grauen Anzug, das Jackett zieht er aus. Der Maschinenbau- und Wirtschaftsingenieur tritt nicht autoritär auf, sondern gibt sich wie ein Primus inter pares. Ein Mann, der bis in die Schuhspitze Technik begeistert ist und die industrieorientierte Forschung mit seinen Mitarbeitern mit aller Dynamik vorantreiben will. Günter Schuh kann sich an die Probleme des ZIM-Automatisierungsprojekts noch sehr gut erinnern. Das war 1987, das weiß ich noch ganz genau, und da habe ich mich darüber aufgeregt, wie inkompatibel die Teilsysteme sind und wie viel Redundanzen wir gerade bei Daten haben. Die Technik, insbesondere das fehlende Internet, hat die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten so stark eingeschränkt, dass wir da über Festnetzleitungen, über Telefonleitungen Daten übertragen mussten. Das war einfach zu langsam, da konnte man nicht genügend Daten und auch nicht in Echtzeit übertragen. Da ging es noch nicht. Die Vision war eigentlich schon gut, nicht die der menschenleeren Fabrik, die habe ich schon damals für Quatsch gehalten, die ist auch jetzt Quatsch. Auf dem Gelände der RWTH Aachen Campus GmbH steht ein Besuch bei Thomas Gatzen an. Er ist Geschäftsführer der Demofabrik Aachen GmbH im Campus Cluster Logistik der RWTH Aachen. Auf 1600 Quadratmetern Fläche wird die komplette Wertschöpfungskette einer Kleinserienproduktion am Beispiel eines Kettgas mit Elektromotor von der Fertigung bis zur Montage durchexerziert. Hier feierte im letzten Jahr das Max-E-Card Premiere. Angetrieben wird es nicht nur von Menschenkraft, mit der in die Pedale getreten wird, sondern wie bei einem Pedelec auch von einem Elektromotor. Ziel, so Gatzen, sei es, komplexe Zusammenhänge in Logistik, Produktion und Dienstleistung erlebbar und erforschbar zu machen. Die Demonstrationsfabrik ist gleichermaßen Produktionsstätte wie Forschungsobjekt. Für das Max-E-Card müssen auch Bleche geschnitten werden. Wo natürlich Teile ausgeschnitten worden sind, die sind aber dann man hat eben noch Reststücke. So, und diese Reststücke werden normalerweise im laufenden Betrieb nie vernünftig aufgenommen. Die sammeln sich irgendwo in einem Lager an. Man hat über die Zeit dann einfach einen hohen Bestand an Restmaterial, der aber eigentlich nicht gebucht ist. Das heißt, es sammeln sich irgendwo, wenn man so will, auch Euros im Lager an, die ich eigentlich nicht kenne. Und mit dieser Vorrichtung hier, wo wir entsprechende Sensorik installiert haben, sind wir jetzt in der Lage, genau diese Geometrien automatisiert zu erfassen, indem ich dieses Blech dann darüber ziehe. Wird automatisch halt auch die Geometrie des Bleches erfasst. Das heißt, das Reststück wird sozusagen digitalisiert und ich kann es dann eben im System ablegen und kann es dann eben für nachfolgende Prozesse auch dann wieder nutzbar machen. Die Digitalisierung der Produktion wird die bisherigen Arbeitsformen verändern. Bislang soll mit einem Arbeitsplan vorab der geplante Arbeitsablauf eines Produkts vom Rohmaterial über verschiedene Arbeitsvorgänge und Fertigungseinrichtung bis hin zum fertigen Produkt festgelegt werden. Wir haben zwar Arbeitspläne, aber zum Beispiel diese Arbeitspläne sind in den seltensten Fällen, und das nicht nur bei kleinen oder mittleren Betrieben, nicht auf einem aktuellen Stand und oft auch noch nicht mal fehlerfrei. Und das liegt daran, dass wenn wir ein Produkt in die Produktion bringen, dann hat jemand natürlich ordentlich einen Arbeitsplan dazu gemacht. Aber bis das Ding dann wirklich stabil in der Produktion läuft, hat es Verbesserungen am Produkt im Detail gegeben, an Prozessen, an Werkzeugen, Vorrichtungen und so weiter. Prozesszeiten haben sich verändert und so weiter. Und jetzt finde ich im Betrieb, nicht weil die Leute zu faul oder zu blöd wären, aber ich finde den Absprung nicht, wann aktualisiere ich denn diesen Arbeitsplan? Und das Ergebnis ist, ich mache das in den meisten Fällen nicht. 5 oder 10% der Arbeitspläne von den Teilen, wie man sagt, die hochdrehend sind, die pflege ich hochfrequent. Und alle anderen Arbeitspläne sind manchmal das Papier gar nicht wert. Und jetzt sagen wir, unsere gut qualifizierten Leute sorgen dafür in dem Betrieb, dass wir trotzdem noch ordentlich produzieren. Aber eigentlich mit einem mehr oder weniger virtuellen Arbeitsplan. Ja, also wir wissen ganz wenig darüber. Die Vernetzung der Produktionsabläufe in Echtzeit bietet nun andere Möglichkeiten, von denen Günther Schuh hellauf begeistert ist. Wenn wir jetzt ein bisschen Multisensorik in Industrie 4.0 über das Internet vernetzt, ein bisschen ausgewertet das mitschreiben würden, würden wir quasi automatisch mitschreiben, was sich jetzt als Bestes herausgestellt hat. Auch wenn wir unterschiedliche Durchlaufzeiten bekommen, können wir direkt vergleichen, ja, was hat eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt schneller geworden bin. Das wären doch sensationelle Potenziale. Nimmt den Stress aus der Arbeit, der Output erhöht sich, die Produktivität der Anlage ist besser. Das sind alles Potenziale von Industrie 4.0. Noch ist Industrie 4.0 nicht in der Fläche angekommen, sodass die Möglichkeit besteht, im Sinne der Beschäftigten gestaltend Einfluss zu nehmen. Deshalb hat die IG Metall in Nordrhein-Westfalen ein Betriebsrätenetzwerk zum Thema Industrie 4.0 gegründet. Das Netzwerk Arbeit 2020 in NRW bietet Vertretern der Betriebe eine Plattform, auf der sie ihre Erfahrungen bei der Einführung von Industrie 4.0 austauschen und gemeinsam mit Gewerkschaftern, Beratern und Wissenschaftlern und Führungskräften Gestaltungskonzepte entwickeln und auf betrieblicher Ebene erproben können. Knut Giesler, Bezirksleiter der IG Metall Nordrhein-Westfalen, sieht in der Industrie 4.0 Gefahren, aber auch Chancen für bessere und zusätzliche Arbeitskräfte. Industrie 4.0 brauche Arbeit 4.0. Es wird immer das Thema noch geben, da mein Produkt kundenindividueller zu gestalten. Ich Rüstzeitvorgänge habe, wo der Mensch auch genau der entscheidende Faktor ist, wie schnell oder wie langsam ist ein Rüstzeitvorgang mit Vorrüsten. Das alte Industrieproduktionsverfahren war ja möglichst hohe Stückzahlen, möglichst wenig Umbauen der Maschinen, damit ich eine hohe Maschinennutzzeit einer Maschine hinkriege. Bei einer individualisierten Kundenanforderung habe ich nicht mehr diese Massenfertigung, ich habe individualisierte Produkte. Das heißt, ich muss eine Maschine schneller umbauen können, schneller reagieren können. Das nennt man klassisch Rüsten. Und genau diese Intelligenz, gepaart mit dem Arbeitsvorbereiter, gepaart mit der Fachkompetenz an der Maschine, führt dazu, dass wir schneller und besser Produkte produzieren können. Ich treffe Eva Hans, 37 Jahre alt. Die bodenständig wirkende Frau, schulterlange braune Locken, leger in Jeans und T-Shirt gekleidet, ist Betriebsrätin bei Siemens am Standort Mühlheim an der Ruhr und arbeitet im Netzwerk Arbeit 2020 in NRW mit. Eva Hans gehört Siemens seit 17 Jahren an. Zuerst lernte sie den Beruf der technischen Zeichnerin, aber das sei lange her, erzählt sie mit einem Schmunzeln. Hab dann über die Abendform dann den Maschinenbautechniker gemacht und habe mich nochmal weitergebildet zur technischen Betriebswirtin und arbeite derzeit in einer Gruppe des Engineerings, also der abwickelnden Abteilung der Dampfturbine im Bereich der Systeme und kümmere mich mit meinen Kollegen um das Thema Stabilität der Systeme. Für Eva Hans ist die Rede von der menschenleeren Fabrik eine Horrorvision. Und sie hält sie auch nicht für realistisch. Letztendlich gibt es immer noch eine Maschine, die bedient werden muss, beziehungsweise die verstärkter kontrolliert werden muss. Ich bin der Meinung, wir werden in den nächsten 15 Jahren nicht dazu kommen, dass sich Werkstücke von alleine aufspannen oder dass Werkstücke in unserem Bereich am Kran automatisch durch die Gegend fahren. Also das denke ich bei der Größe der Bauteile nicht. die Ideen sind sicherlich vorhanden und die Ideen werden sicherlich auch gesponnen. Aber ich denke, wir werden immer den Faktor Mensch in der Fabrik brauchen. Er wird nur ein Stück weit an anderer Stelle sitzen. Also er wird letztendlich mehr im Bereich der Kontrolle und im Bereich der Qualitätssicherung sitzen. Er wird nicht mehr so stark am Handarbeitsplatz zum Beispiel arbeiten. Meiner Frage, was sie sich für die Zukunft wünscht, weicht sie nicht aus, aber sie stellt die Perspektive um. Man sollte andersrum drangehen. Man sollte überlegen, was möchte ich erreichen? Für mich als Betriebsrat, ich möchte zum Beispiel gesund in Rente gehen. Wie kann ich das schaffen? Stress ist in der Vergangenheit immer größer geworden. Der Stress aufs Denken. Wir sagen ja auch liebevoll hier, wir sind eine Denkfabrik. Wie messe ich eine Performance eines Mitarbeiters im Büro? An den Klicks, die er pro Tag macht, an der Menge der E-Mails, die er schreibt. Mittlerweile ist die Gesellschaft so, dass sie sich immer mehr unter Stress setzt. Ein Klick, die E-Mail ist weg und ich weiß, die Information ist beim nächsten und dann erwarte ich auch, dass sie nach 2 Klicks dann erledigt ist. Die Arbeitsbeziehungen werden sich grundlegend verändern. Die Stichworte dazu heißen bereits Projektarbeit und flache Hierarchien. Henning Kagermann, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, beschreibt, was das für Konsequenzen haben könnte. Wir gehen also von aus, dass wir mehr selbststeuernde, selbstverantwortliche Teams haben, die natürlich miteinander kommunizieren, aber dass durchaus vor Ort in der Minute die Entscheidung im Team gefällt wird und man nicht erst, ich sag mal, über mehrere Hierarchien zu irgendeinem Boss geht und den entscheiden lässt, das kommt wieder zurück. Das ist einfach viel zu langsam und entspricht auch nicht dieser Flexibilität, die wir brauchen, um unsere Vision zu erfüllen. Der Arbeitsforscher Gerhard Bosch, Professor am Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen, sieht besonders im Bereich der Qualifizierung große Herausforderungen. Man muss auch die Ausbilder auf den neuesten Stand bringen. Also das wird häufig übersehen in der Diskussion. Wir haben zum Beispiel einen neuen Beruf, Produktionstechnologie. Das ist ein visionärer Beruf, der vor ein paar Jahren von einigen Akteuren aus Gewerkschaft und aus dem Arbeitgeberlager entwickelt wurden, die eigentlich die neue Digitalisierung vorausgesehen haben und die gesehen haben, dass man einen Beruf braucht, wo Produktionstechnologie und Informationstechnologie in der Ausbildung eng zusammengeführt wird. Und dieser Beruf wird kaum ausgebildet. Ich glaube, wir haben 120 Auszubildende in diesem Bereich, weil der so weit der Realität voraus war, dass die Betriebe noch gar nicht so weit waren. Teilweise werden Arbeitnehmer, auch Facharbeiter, im Zuge des Industrie 4.0-Prozesses ihren Arbeitsplatz verlieren, prophezeit Gerhard Bosch. Weil bestimmte Unternehmen nicht mitkommen, dem technischen Wandel zum Opfer fallen, Berufsbilder verschwinden. Und die müssen die Möglichkeit erhalten, auch mit 30 oder 40 einen neuen Beruf zu erlernen. Das heißt, die Umschulung, die in der Vergangenheit sehr stark von der Arbeitsmarktpolitik gefördert wurde, die muss wiederbelebt werden. Die ist fast tot als Förderinstrument. Schon lange diesen Opfer der Hartz-IV-Gesetze geworden, wo man gesagt hat, eigentlich haben wir kein Qualifikationsproblem, wir haben genug Jobs. Industrie 4.0 ist gegenwärtig vor allem eine Zukunftsvision, die bisher erst von einigen Vorreiterunternehmen entwickelt und teilweise auch realisiert wird. Grundsätzlich sollte aber bedacht werden, dass die Entwicklung von Arbeit nicht rein technisch festgeschrieben ist. Für diese Erkenntnis mussten die Protagonisten der Automatisierung in den 80er und 90er Jahren schon ihr Lehrgeld zahlen. AKTEC-Präsident Henning Kagermann sieht 2 große Herausforderungen für den Standort Deutschland. Wir bringen jetzt ja Technologien, Arbeitsweisen der IT-Industrie zu den klassischen Branchen. Da sind die deutschen Stärken ganz klar das tiefe Know-how im Maschinenbau, Automobilbau und anderen ähnlichen Branchen. Wir sind gut im IT-Bereich, wenn Sie daran denken, Unternehmenssoftware, denken Sie an SAP zum Beispiel. Wir sind weniger gut, was Internettechnologien betrifft. Wenn man sich die USA anguckt, dann ist das Bild genau umgekehrt. Die USA hat dort Stärken, wo wir Schwächen haben, und sie hat dort Schwächen, wo wir Stärken haben. Also am Ende des Tages bleibt natürlich der Mensch noch immer derjenige, der die Entscheidungen trifft und derjenige, der unterstützt wird durch Industrie 4.0. Derjenige, der eben seinen Arbeitsprozess viel besser und viel effektiver und effizienter dadurch ausrichten kann, dass ihm eben jetzt Informationen zur Verfügung stehen, dass ihn Systeme unterstützen, ihm Vorschläge unterbreiten, die er eben gestern in einer Industrie 3.0 zum Beispiel noch nicht hatte. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.